Der Pumuckl war wieder gesund. Aber dass er frieren konnte, solange er sichtbar war, diese unangenehme Tatsache war nicht aus der Welt zu schaffen. Der Herbst ging in den Winter über und es wurde draußen immer kälter und kälter und eine eisige Luft kam in die Werkstatt, wenn der Meister Eder die Türe oder das Fenster öffnete. Und da fing der kleine Pumuckl immer fürchterlich zu schnattern an. Nicht das Fenster aufmachen. Bitte nicht, es ist so kalt. Ja, was mache ich denn bloß mit dir? Ich muss ja mal lüften. Leg dich halt inzwischen ins Bett. Ja, schon, aber ich müsste mich ja den ganzen Tag ins Bett legen. Es ist ja immer kalt. Also, immer, du übertreibst. Mir ist so warm da herin. Ich kann Wärme gar nicht einheizen, sonst komme ich ja beim Arbeiten um vor Hitz. Setz dich doch neben dem Ofen. Aber ich kann doch nicht den ganzen Tag sitzen. Ich bin doch ein Kobold. Dann hüpf umeinander. Ich kann doch nicht den ganzen Tag umeinander hüpfen. Da tun mir ja die Beine weh. Ich kann nicht den ganzen Tag ins Bett liegen, ich kann nicht den ganzen Tag hüpfen, ja. Ich kann nicht den ganzen Tag sitzen. Ach, wäre ich nur wieder unsichtbar. Ich kann nur noch frieren. Ach, was mache ich denn bloß mit dir? Komm her, ich reib dich ein bisschen warm. Ja, aber du kannst mich doch nicht den ganzen Tag warm reiben. Natürlich nicht. Aber ich kann es doch auch nicht verantworten, dass du krank wirst vor lauter Kälte. Komm her. Ich bin ja schon da. Du müsstest einen Wollpullover oder sowas haben. Wollpullover? Na ja, so wie ich es auch habe, nicht? Aber meine Sachen passen dir ja nicht. Nein, sind mir ja zu klein, zu groß. Da verschwindest du ja drin. Ja. So was Kleines gibt's ja gar nicht, wo du reinpasst. Ja, vielleicht ein Mausepullover. Wo könnte man denn für dich einen Wollpullover herkriegen? Vielleicht würde dir ein Babyjäckchen passen. Nein, ich bin kein Baby. Ach, das macht doch nichts. Doch. Aber das Zeug ist immer rosarot und himmelblau und weiß. Lauter Farben, die du viel zu schnell dreckig machst. Ich kann doch nicht dauernd waschen. Nein, das kannst du nicht. Es müsste so eine gestrickte, warme Jacke sein. Ja, eine gestrickte, so wie meine dunkelgrüne, weißt du? Ja, wie deine dunkelgrüne. Mit sowas würdest du aussehen wie eine Puppe. Nein, ich will aber nicht wie eine Puppe aussehen. Aber frieren willst du doch auch nicht. Na also, aber Puppe, das ist eine Idee. In einem Spielzeugladen, wo es Puppen gibt, da könnten sie doch auch Jacken in deiner Größe haben. Oder Pullover, Puppenpullover. Puppenpullover für Pumuckl. Alle guten Sachen gehen mit Pu an. Und Pu, der warm geht auch noch mit Pu an. Also, ja. Ich gehe jetzt gleich. Ja, geh schnell und hole pudelwarmen Puppenpumuckl-Pullover. Der Meister Eder ist also in ein großes Spielwarengeschäft gegangen. Da war eine große Puppenabteilung. Und es ist auch gleich eine Verkäuferin gekommen und hat gefragt. Sie wünschen, bitteschön? Ich möchte einen Pullover, ja, einen recht warmen. Ach, für eine Puppe, damit das Püppchen nicht friert. Ja. Ja, ich verstehe. Wie groß ist sie denn? Es ist keine Sie, sondern ein Er. Und der ist ungefähr so groß. Wohl eine Babypuppe. Da haben wir für die Größe einiges hier. Ja. In Himmelblau, wenn es ein Er ist. Nein, es ist kein Baby. Es ist schon ein Bub, sozusagen, ja. Und himmelblau darf es nicht sein, weil er das zu schmutzig macht, wissen Sie? Ja, dann muss es das Puppenmütterchen eben waschen. Nein, das Puppenmütterchen kann nicht waschen. Wissen Sie, mir wäre was Dunkelgrünes lieber, so eine Trachtenjacke oder sowas. Ja, aus Stoff haben wir schon was. Sehen Sie, sowas wie die Puppe dort anhat. Das ist viel zu dünn. Da friert er sich ja zu tot damit. Ja, das Puppenmütterchen scheint ja eine sehr lebhafte Fantasie zu haben. Also, wenn Sie dem Kind sagen, dass die Puppe damit nicht friert, dann friert die Puppe auch nicht damit. Doch, die friert schon, glauben Sie mir's. Haben Sie denn gar nichts so was Gestricktes oder was aus Lodenstoff? Lodenstoff, ja. Ja, sowas. Ja, das Jäckchen hier ist aus einer Art Filz. Ah, bei dem dünnen Filz hat er ja die Ellbogen gleich durch. Ja. Aber ich denke, es handelt sich um eine Puppe. Schon, aber das ist eine bewegliche Puppe, wissen Sie? Also, ich kenne keine Puppe, die Ellenbogen bewegen kann. Aber, ja, leider, was anderes haben wir nicht. Was mache ich denn jetzt da? Naja, vielleicht kann das Puppenmütterchen selbst sowas stricken. Nein, das kann es bestimmt nicht. Oder eine Tante? Tante hat er keine. Ja, oder die Mutti. Hat er auch keine? Oh, verzeihen Sie, das ist aber traurig. Ja, Ja, das tut mir so leid, dass ich Ihnen nicht dienen kann. Die Verkäuferin ist ganz betreten zurückgeblieben, weil sie nicht wusste, ob sie das arme Mutter- und tantenlose Kind bedauern solle oder ob nicht vielleicht doch der gute Meister Eder nicht ganz richtig im Kopf sei. Aber dem Meister Eder selbst war bei dem Gespräch eine Idee gekommen. Zwar hat der Pumuckl keine Tante, die ihm was stricken könnte, aber Frau Schröder im Vorderhaus, die strickte mit Leidenschaft. Und da der Meister Eder der Frau immer gefällig gewesen war, wenn es schnell etwas abzuhobeln oder zusammenzuleimen gab, so würde sie ihm ganz bestimmt den Gefallen tun und einen Pullover stricken. Schnurstracks ging der Meister Eder also zur Frau Schröder. Frau Schröder, ja? Ich habe eine Bitte, eine ganz komische. Sie stricken doch, oder? Ja, freilich. Brauchen Sie vielleicht einen Pullover, Herr Eder? Nein, ich nicht. Ich bräuchte einen ganz kleinen Pullover für meinen, also für ein Geschenk, ja. Er müsste nur ungefähr 10 Zentimeter groß sein, der Pullover. Nur 10 Zentimeter? Ja, für eine Puppe, wissen Sie. Ja? So ein Pullover wäre der größte Wunsch von meiner Nichte für ihre Puppe und ja, so einen netten Onkel möchte ich auch haben. Aber es wäre heute ein bisschen eilig, weil das ein schnelles Geburtstagsgeschenk ist. Und ich wäre Ihnen so dankbar. Ich zahle Ihnen alles dafür. So wichtig ist Ihnen das. Ja. Ja, aber freilich mache ich das. So? Ich freue mich ja so über die Eckbank, die Sie gemacht haben. Mhm. Da werde ich wohl noch einen Puppenpullover zusammenbringen. Wann ist denn der Geburtstag? Ich müsste es heute so bald wie möglich haben. Sagen Sie, haben Sie Maße von der Puppe? Nein, aber die könnte ich kriegen. Die Puppe selber können Sie mir nicht herbringen? Nein, das geht nicht. Warten Sie, dann schreibe ich auf, was für Maße ich brauche. Und sobald Sie mir die bringen, stricke ich's. Ah, da bin ich Ihnen aber schon so dankbar. Nicht der Rede wert. Also, die Länge vom Hals bis runter. Ja. Dann die Brustweite, die Halsweite und die Ärmellänge. Und aus einer recht dicken Wolle soll's sein. Recht warm und eine Farbe, die nicht schmutzt. Mhm. Grün, habe ich mir gedacht. Ja, das kann man alles machen. Ja? Mit einer dicken Wolle ist es in 2 Stunden geschehen. Also, da habe ich es Ihnen aufgeschrieben. Sie brauchen nur die Maße einzusetzen, ja? Ja, ich komme gleich wieder. Dem Meister Eder ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ein Pullover nach Maß für den Pumuckl. Das war genau das Richtige. Er hat gleich angefangen, den Kobold nach Strich und Faden abzumessen. Nein, nicht, nicht unterm Arm, da bin ich kitzlig. Jetzt halt dich still, ich muss deine Armlänge wissen. So, 5,5 Zentimeter. 5,5 Zentimeter. Ja, und jetzt die Brustweite. Brust, ja. Schnaufe mal tief ein. Ja. Ah, so, 18 Zentimeter Brustweite. Und jetzt die Halsweite. Am Hals bin ich auch kitzlig. Jetzt gib Ruhe, ich lass dich erfrieren, wenn du jetzt nicht stillhältst. Also Halsweite, 8 Zentimeter. Du drückst mir den Hals ab. Du hast aber einen kleinen Hals für deinen großen Kopf. Nimm lieber 9. Ja, wie man nur so einen winzigen Hals haben kann. So, das war alles. Und jetzt wird bald Schluss sein mit der Friererei. Frau Schröder hat noch am Nachmittag eine dicke grüne Wolle gekauft und noch am selben Abend den Pullover gestrickt. Ganz nach Meister Eders Maß. Und schon am nächsten Tag hat sie das Prachtpulloverchen abgeliefert. Als sie gegangen war, hat der Meister Eder gleich den Pumuckl gerufen. Pumuckl, komm vor hinterm Ofen. Ja. Der Pullover ist da. Ja, ich bin schon da. Oh, so. Ist da wieder kalt zur Tür reingegangen. Ja, jetzt probieren wir mal. Schnell den Pullover anziehen. Ja, halt. Ja. Zuerst mit den Armen rein. Mit den Armen? Und dann mit dem Kopf. Ja. Und dann mit dem Kopf. Dann mit dem Kopf. Wo kann denn der Kopf raus? Ich finde keinen Platz mehr. Ja, da oben muss er raus. Wo ist denn oben? Wie, lass schauen. Das geht ja nicht. Wie? Mein Gott, der Kopf ist ja zu groß für den kleinen Häuserschnitt. Ja. Der geht ja nicht durch. Aber oh. warm ist es da drin. Ja. Ich kann dich durch die Wolle richtig sehen. Aber das geht ja nicht. Ja, was machen wir denn da bloß? Ja, wir müssen das Loch größer machen. Dann geht der Kopf durch, weißt du, mit einem Bohrer vielleicht. Oder nein, mit einer Säge größer schneiden. Oder mit der Schere. Ja, den muss ich zurückgeben, damit Frau Schröder das ändert. Nein, den gebe ich nicht zurück. Ich will nicht mehr frieren. Ich will nicht. Pumuckl, ich will nicht frieren. Pumuckl, bleib da. Nein, ich nehme ihn dir ja nicht. Kriegst ihn ja wieder. Die Frau Schröder muss oben bloß was auftrennen. Das ist ja leicht geschehen. Pumuckl! Ich sing jetzt. jetzt mal ein Lied, ja? Pass mal auf, ich singe ein Pulloverlied. Unterm Pullover zu singen heißt da. Die Schere ist ein feines Ding. Holla hi, holla ho. Schneidet einen großen Ring in die schöne dicke Wolle, dass der Kopf durchgehen solle. Ja, ja, um Himmels Willen, was hast du denn jetzt da angestellt? Jetzt habe ich das Loch einfach größer geschnitten. Wie mir ist jetzt ganz schön warm. Ja, wie das ausschaut. Da laufen mir alle Maschen. Ist nämlich schwer. Das geht doch jetzt alles auf. Nichts läuft. Nur ich kann jetzt fein herumlaufen. Ja, schau doch hin. Bis zur Brust runter gehen schon die Maschen. Nicht hinkommen. Es läuft immer weiter. Nicht weiterlaufen. Festhalten. Ach, du kannst doch nicht mit den Händen alle Maschen festhalten. Was man nicht festhalten kann, das muss man eben festkleben. Das habe ich bei dir gelernt. Weißt du, das ist ein Schreinermeistergesetz. Ah, geh her. Jawohl. Wo ist der Leintopf? Ah, da ist der Pumuckl. Nicht Pumuckl. So. Lass das, Pumuckl. Masche ist festgeklebt. So, nochmals ein bisschen Lein. Hör doch auf. So, nochmal festgeklebt. Alles rings umkleben, schöne Maschen heben. Ah, jetzt schmiert der sich überall den Leim auf den Pullover. Der wird ja hart wie ein Brett. Ah, jetzt ist alles hin. Alles hin, oh mei, oh mei, oh mei. Ja, der Pullover war gründlich verdorben. Das war natürlich traurig, denn der Pumuckl hat wieder erbärmlich frieren müssen. Der Meister Eder hat sich aber nun nicht mehr getraut, zu der Frau Schröder zu gehen und sie nochmals um einen Pullover zu bitten. Und so hat er hin und her überlegt, wen er denn noch kennt, der sowas stricken könnte. Und wie es der Zufall will, ist ihm die Hannelore begegnet. Sie hatte einen schönen, dicken Wollschal um den Hals und erzählte ihm voller Stolz, dass sie den selber gestrickt habe. Das war natürlich genau das richtige Stichwort für den guten Meister Eder. So schön stricken kannst du. Das ist ja großartig. Du sag, tätst du mir auch was stricken? Brauchen Sie auch einen Schal? Nein, ich bräuchte einen kleinen Pullover für eine Puppe. Kannst du sowas stricken? Freilich. Ja? Ich habe für meine Babypuppe schon eine Mütze und ein Jäckchen gestrickt. So? Das geht ganz leicht. Ich stricke furchtbar gern, wissen Sie? Ach, das ist ja großartig. Da fällt mir ein großer Stein vom Herzen. Wann könntest du denn damit anfangen? Gleich? Ja. Jetzt gib Acht. Der Pullover soll von einer dicken, warmen Wolle sein, dunkelgrün. Die kostet 2,50 €. Pass auf. Ich gebe dir 5 Mark und den Rest darfst du für die Arbeit behalten. Einverstanden? Oh ja, gern. Aber lange Ärmel muss der Pullover haben. Die Maße schreibe ich dir auf. Und einen großen Ausschnitt oben, weil die Puppe einen so großen Kopf hat, weißt du? Die Wolle kann ich gleich holen. So? Und ich fange heute noch an. Fein. Den kann ich in einem Abend stricken. Und wenn du ihn mir bald bringst, dann kriegst noch eine Schokolade extra. Ach, das braucht's nicht. Doch. Ich bring ihn auch so ganz bald. Gut. Die Hannelore war wirklich voller Eifer. Und sie hat auch noch am selben Nachmittag angefangen. Und am Abend hat sie schon das Vorderteil und das Rückteil und einen Ärmel gestrickt. Das Vorderteil und das Rückteil hat sie auch zusammengenäht. Den einen Ärmel aber nähte sie nicht mehr hinein. Das war ihr plötzlich zu viel. Morgen war ja schließlich auch noch ein Tag. Natürlich strickte sie auch den zweiten Ärmel nicht mehr, obwohl er ja nur 5 Zentimeter klein sein musste. Morgen, so dachte sie, würde sie bestimmt damit fertig werden. Der nächste Tag war wieder besonders kalt und der Pumuckl fror wieder, so oft ein Kunde die Türe aufmachte. Und da viele Kunden kamen, wurde es ihm überhaupt nicht mehr warm. Ich werde ein Eis zapfen. Jawohl, plötzlich bin ich ganz steif, noch viel steifer als der kaputte Leimpullover und ganz dünn und spitz werde ich sein und mausetot. Die Hannelore strickt ihn ganz schnell, wirst sehen. Sie hat gestern doch damit angefangen. Heute Nachmittag nach der Schule wird sie ihn ganz bestimmt bringen. Wenn ich aber schon mittags ein dünner, spitzer Eiszapfen geworden bin... Bleib halt hinterm Ofen. Wirst schon noch aushalten bis nachmittags. Ich halte es vielleicht schon aus, aber ob es meine Zähne aushalten... Deine Zähne? Die klappern am die klappern am meisten, obwohl sie am wenigsten frieren. Hör mal. Nun ja... So laut haben die Pumuckl-Zähne auch nicht geklappert, dass man es bis zu euch hören kann, aber ein bisschen schon. Es kam der Nachmittag, es kam der Abend. Aber der zweite Ärmel war immer noch nicht gestrickt. Hannelore hätte es selbst nicht sagen können, warum sie an den zweiten Ärmel nicht rangehen wollte. Aber ihr kennt das sicher auch. Plötzlich beim zweiten Ärmel oder beim zweiten Söckchen oder beim zweiten Fäustling verliert man die Lust. Und man verschiebt's auf morgen. Und nochmal auf morgen. Als der Pullover nicht kam und nicht kam, da wurde es dem frierenden Pumuckl zu dumm. Als der Meister Eder einmal gerade weg war, sauste er los. Und zwar schnurstracks in die Wohnung von der Hannelore. Und siehe, da lag der Pullover und der eine noch nicht eingenähte Ärmel. Der Pumuckl das sehen und schwupp weg damit. Das war eins. Und wie dann der Meister Eder zurückkam, was sah er? Einen vergnügten Pumuckl, der einen Pulli übergezogen hat mit einem losen Ärmel. Ja, Pumuckl, wie schaust denn du aus? Fein, was? Es ist ein Pullover mit Wechselärmel. Was? Also, wenn der eine Arm warm ist, dann ziehe ich den Ärmel aus und tue ihn an den anderen Arm, bis der warm ist. Und dann wieder an den einen, dann wieder an den anderen. Also, es ist wirklich sehr praktisch. Hat den Pullover die Hannelore so zurückgebracht? Nein, nein, ich habe ihn zurückgebracht. Was, also, er lag in einer Ecke. Er gehört ja sowieso mir, nicht? Das ist kein bisschen geklaut. Aber den musst du doch wieder hintragen, wieso? Damit die Hannelore ihn fertig strickt. Nein, nie, nie! Aber so geht's doch nicht. Wieso nicht? Ich habe ja die Hannelore schon dafür bezahlt. Die muss den fertig stricken. Aber ich will doch nicht vorher erfrieren. Nein, nein, nein, nein, nein. Das ist sehr praktisch so und schön warm. Aber das ist doch Unsinn. Ein Ärmel. Ein Ärmel? Du trägst ihn auf der Stelle wieder zurück. Nein, nein, das tue ich nicht. Pumuckl ist jetzt endlich so wohl und so, so mollig warm wohl. So Pumuckl-Pullover-Pudel wohl. Es war nichts zu machen. Der Meister Eder war zwar wütend auf die Hannelore, aber selber konnte er den Pullover nicht gut zurücktragen. Was hätte er denn sagen sollen? Der Pumuckl fror eben jetzt nur noch abwechselnd an einem Arm und er zog den ganzen Tag den Ärmel mal rechts, mal links an. Und er hatte mit seiner Meinung über Hannelore ganz recht. Sie dachte überhaupt nicht mehr an den Pullover. Das heißt, sie dachte schon manchmal mit schlechtem Gewissen daran, verschob aber den Gedanken immer wieder ganz schnell. 14 Tage vergingen, als sie von ihrer Mutter daran erinnert wurde. Du sag mal, was ist eigentlich aus dem Puppenpullover geworden, den der Herr Eder bei dir bestellt hat? Ach der, da fehlt nur noch ein Ärmel. Aber der Herr Eder hat dir doch schon so viel dafür bezahlt und er wollte den Pullover doch gleich haben. Schon, aber ich strick's ja schon noch. Wann? Später. Später? Was heißt später? Jetzt hast du doch Zeit. Aber ich möchte doch jetzt zu Inge gehen und mit ihr spielen. Nichts da, was man versprochen hat, muss man halten. Vor allem, wenn man auch schon den Lohn eingesteckt hat. Ich muss mich ja vor dem Herrn Eder für dich genieren. Ach, Mutti. Wo ist er denn überhaupt? Ich habe das Strickzeug schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Da, in meinem Schränkchen muss es sein. Hast du ihn rausgetan, Mutti? Ich? Nein, wie käme ich dazu? Aber er ist nicht mehr drin. Der Rest Wolle ist noch da, aber der Pullover. Na, bei dem Saustall da drin, da kann man ja nichts finden. Du räumst jetzt mal alles raus und dann sauber wieder rein. Dann wird er sich schon finden. Aber er fand sich natürlich nicht. Alle Schränke und Schubladen wurden ausgeräumt und wieder eingeräumt. Aber das half nichts. Er war weg. Die Mutter war auf ihre Tochter sehr ärgerlich. Es war nämlich, ganz nebenbei bemerkt, keineswegs das erste Mal, dass die Hannelore etwas anfing und nicht fertig machte. Ganz zu schweigen davon, dass sie etwas unauffindbar verlor. Die Mutter sagte also, so, du gibst mir jetzt das Geld, das dir geblieben ist. Davon wird neue Wolle gekauft und heute noch wird ein neuer Pullover gestrickt. Das wird sich doch noch eindrängen lassen. Aber Mutti, ich kann nicht. Gut, ich werde dir helfen, aber nur wegen dem Herrn Eder. Und dann hat sich eben die Mutter abends hingesetzt und den Pullover gestrickt. Und so kam's, dass der Pumuckl einen ganzen Pullover zu seinem Dreiviertelten dazu bekam. Der Herr Eder war ganz gerührt und hatte gerade zu tun, sich nicht zu verraten. Als die Mutter gegangen war, zog der Pumuckl gleich den Pullover an. Er passte. Und da sprang der kleine Kobold vergnügt herum. Oh, mir ist schön warm, mir ist schön heiß, mir ist schön wohl. Na, da bin ich aber froh. Jetzt kann ich endlich wieder in Ruhe arbeiten. Und ich kann endlich wieder in Ruhe Sachen verstecken und Sachen hinunterwerfen und lauter solche Sachen. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Dazu braucht man keinen Pullover. Nun, dann kann ich ja endlich wieder auch was ganz anderes. Also, ich könnte zum Beispiel... Ruhig sitzen könnte, zum Beispiel. Ja, das kann ich zum Beispiel auch. Und dann könnte ich dabei dichten. Also, zum Beispiel ein Pullover-Gedicht. Mhm. Also, dann pass mal auf. Ja? Also, ja. Warte mal. Also, ich fange links. Links fange ich an. Ja. Links ein Arm und rechts ein Arm. Ist links mal warm, ist rechts mal warm. Doch am meisten wärmeln Pullis mit zwei Ärmeln. Ist das nicht ein gutes Gedicht? Und so waren alle sehr zufrieden. Bis auf die Hannelore natürlich. Die ist um ihre Belohnung gekommen. Aber zu Recht, finde ich. Denn Belohnung hätte sie ja nur verdient, wenn sie selbst und nicht die Mutti den Pullover gestrickt hätte. Der sichtbare Pumuckl aber hat jetzt mit dem dicken Pullover die Möglichkeit, ein ganz neues Gefühl kennenzulernen. Wenn er es mit seinen Streichen gar zu wild treibt, dann wird er ins Schwitzen geraten. Und das ist auch nicht angenehm, es sei denn, er zieht den schönen grünen Pullover dann schnell aus.